Im Harzerland auf Bergeshöhe, da steht ein Köhlerhaus. Frühmorgens, wenn die Hähne krähen, schaut's Köhlerliese raus. Hat braune Augen, braunes Haar und einen Rosenmund. Wenn sie lacht, sie ist erst 18 Jahr. Juwi walralala, juwi walralala, singt im Walde gleich die ganze Vogelschar. Juwi walralala, lalala. Du bist so lieb, hey! Du bist so schön. Köhlerliesel, lass uns spazieren gehen. An dem Waldesrand, wo die Veilchen blühen, wo der Kuckuck ruft und das Moos so grün. An dem Haselstrauch, lass uns glücklich sein. Übers Jahr, mein Schatz, da bist du mein. Wie lieb ich dich so sehr, muss ich hinaus ins ferne Land, lieb ich dich umso mehr. So leb denn wohl, ich bleib dir treu, wenn auch mein Auge bricht. Denn ich weiß, ein kleines Köhler-Köhler-Haus, Jubi-Ball-la-la-la, Jubi-Ball-la-la-la, und da schaut mein braunes Köhler-Liesel raus, Jubi-Ball-la-la-la-la-la-la. Köhler-Liesel, Köhler-Liesel, du bist so lieb, hey! Du bist so schön. Köhler-Liesel, lass uns spazieren gehen. An dem Waldesrand, wo die Veilchen blüht, wo der Kuckuck ruft und das Moos so grün. An dem Haselstrauch, lass uns glücklich sein.